SWR 2 Wissen. Welt am Draht. Thema heute: Beziehungskisten. Mobilfunk für Maschinen. Mit Michael Stein. Willkommen. Daran, dass wir Menschen von nahezu jedem Ort der Welt aus drahtlos mit anderen kommunizieren können, daran haben wir uns ja mittlerweile gewöhnt. Das Mobiltelefon ist mittlerweile so alltäglich geworden wie das Festnetztelefon, wie Kofferradio oder wie CD-Player. Experten rechnen uns aber in den letzten Jahren immer wieder vor, dass es nur noch wenige Jahre dauern soll, bis wir als Mobilfunknutzer überholt werden, und zwar von den Geräten selber. Schon 2010 sollen mehr Maschinen miteinander kommunizieren als menschliche Wesen. Wir widmen uns in der nächsten halben Stunde beiden Nutzergruppen von Mobilfunk, den Menschen und den Maschinen. Was dem Mensch sein Handy, ist der Maschine ihr Wireless Module. Wir schauen uns an, welche Arten dieser Module es gibt. Wir verfolgen den Weg von Güterwaggons mit Hilfe von Mobilfunk und werfen einen Blick auf die Möglichkeiten der Satellitennavigation. Das Thema. Die Techniker haben es geschafft. Inzwischen gibt es kaum noch ein Gerät, das sich nicht mit Hilfe der Mobilfunktechnik mit einem oder mehreren anderen verbinden, vernetzen ließe. Sender und Empfänger im Mini-Format, nur wenige Gramm schwer, arbeiten heute schon in Getränkeautomaten und Parkuhren, in Notebooks und in Frachtcontainern. Man nennt sie Wireless Modules oder Wireless Terminals. Sie informieren in Hausalarmsystemen ihre Bewohner, wo immer sie auch sein mögen, über den Zustand des Hauses. Ein Modul in einem Verkaufsautomaten meldet sich, wenn Ware nachgefüllt werden muss. Eckhard Rahlenbeck hat sich auf die Spuren der meist unsichtbaren kleinen Module gemacht. So ein Stück Technik ist wirklich winzig. Eine kleine Platine nur, kaum länger als 5 cm, 34 mm breit, 3,5 mm dick. Ein Leichtgewicht von gerade mal 10 Gramm, bestückt mit einer bunten Ansammlung elektronischer Bauteile in Samenkorngröße, von den Ingenieuren auch schon mal scherzhaft Hühnerfutter genannt. Der Manager José da Costa e Silva zeigt mir so ein Modul. Der gebürtige Portugiese leitet den Bereich Wireless Modules in der Mobilfunksparte des Siemens-Konzerns. Nehmen Sie mal Ihr Handy, wenn Sie den Mut dazu haben, und einen großen Schraubenzieher und einen Hammer. Hauen Sie mal drauf, nehmen Sie mal Ihr Display weg, Ihre Tastatur, das ganze Plastik drumherum, und was innen drin ist, ist vergleichbar mit dem, was ich jetzt gerade in der Hand halte, ein Wireless Module. Ein Wireless Module, also ein Handy für Maschinen? Nicht ganz, denn bei den Hunderttausenden von Anwendungen, die es mittlerweile gibt, sind auch Tiere beteiligt. So auch 80 junge Robben vor der schottischen Küste, die sich, wie das bei dieser Art von Meeressäugetieren angelegt ist, schon 3 Wochen nach der Geburt ganz alleine, ohne elterlichen Beistand ernähren und durchschlagen müssen. Den Überlebenskampf der Robbenbabys, den nur jedes dritte Tier übersteht, verfolgen jetzt Wissenschaftler der Universität Edinburgh. Die Herren von der Edinburgh University, die haben uns angerufen und haben gefragt, können wir denen denn helfen zu verstehen, was da passiert? Relativ einfach. Wir haben also ein kleines Telefon für diese Robben gebaut. Das Telefon besteht aus diesem Modul und aus ein paar Sensoren, und es ermöglicht, dass die Wissenschaftler erfahren, was so eine kleine Robbe, die für circa 3 Tage auf hoher See ist und jede 3 Tage wieder zurück an Land schwimmt, dass dieses Modul, ein Kommunikationsmodul, in der Lage ist, automatisch circa jede 3 Tage eine SMS an die Universität zu schicken. Bei dieser SMS ist nicht so, dass die Robbe dann die Wissenschaftler grüßt, aber da sind die ganzen Daten drauf, die für diese Leute wichtig sind. Wie tief ist die Robbe geschwommen? Wie kalt war das Wasser? Gab es große Erschütterungen? Das heißt, ist sie gegen irgendwas geschwommen oder ist sie angegriffen worden von einem größeren Fisch? Und diese ganzen Daten über die Zeit gemessen ermöglichen es dann, den Wissenschaftler zu verstehen, warum manche Robben überleben, junge Robben oder Babyrobben in diesem Falle, oder warum andere verenden und nicht mehr an Ufer schwimmen können. Dieses Robbenhandy wird den Tieren übrigens einfach ins Fell geklebt und fällt dann wieder ab, wenn sich die Tiere auf ganz natürliche Art häuten. Die Mobilfunkmodule erlauben eine Kommunikation in beide Richtungen. So melden Straßenlaternen im dänischen Jütland etwaige Störungen an einer Betriebszentrale Umgekehrt kann die Straßenbeleuchtung je nach Dämmerung gedimmt werden, was über 30% Energiekosten spart. Module arbeiten in den Handscannern von Paketdiensten. Bisher übermittelten die Zusteller erst am Ende ihrer Schicht alle Auslieferungsdaten auf einmal an die Paketzentrale. Jetzt wandern die Daten auf Knopfdruck online dorthin. Damit bleibt die Paketverfolgung immer zeitnah und spart jedem Austräger zusätzlich noch 20 bis 30 Minuten Arbeitszeit pro Tag. In der Telemedizin stecken viele Einsatzmöglichkeiten. Epileptiker können medizinische Hilfe anfordern, wenn sich ein Anfall ankündigt. Es geht aber natürlich dann weiter, dass man auch in der Lage ist, zum Beispiel bei Zuckerkranke ständig und das regelmäßig am Tag, egal wo sich die Leute befinden, in der Arbeit, im Zug, im Auto, beim Joggen, dass diese Leute jeden Augenblick in der Lage sind, die Daten über Sensoren zu messen in ihrem Körper und die Daten an eine Zentrale, an einen Computer, an ein Krankenhaus zurückzuschicken, dass es auch überwacht wird, ob diese Leute ein Problem haben oder ob die Werte im Normalbereich sich gerade befinden. Module in Wetterstationen übermitteln die Wetterdaten. Module in Verkaufsautomaten melden den augenblicklichen Warenbestand und ordern zeitgerecht, wenn nachgefüllt werden muss. Sie erleichtern die Kontrolle und Wartung in Aufzügen. Sie erlauben das Bezahlen mit EC-Karten direkt an Restauranttischen. Sie gestatten Stromgesellschaften rund um die Uhr das Fernablesen von Stromzählern und schaffen damit die Grundlage flexibler Tarife. Erst Mobilfunkmodule machen die Ferndiagnose von Autowaschanlagen möglich, sowie das Nachladen neuer oder verbesserter Waschprogramme. Immer mehr dienen Wireless Modules auch der Sicherheit. Als Bestandteil von Personenschutzsystemen begleiten sie Kinder auf dem Schulweg und lassen ihren augenblicklichen Standort von Eltern und Vertrauenspersonen verfolgen. Sie sind mit dabei, wenn Wachmänner auf Streife gehen. In Alarmsysteme integriert, melden sie Unvorhergesehenes aus Häusern und Wohnungen. Wenn da eingebrochen wird, da werden Sie in Ihrem Handy angerufen von der Anlage unter dem Motto, pass auf, bei mir gibt es ein Problem. Soll ich nochmal warnen oder soll ich gleich die Polizei anrufen? Also das macht ganz allein diese Alarmanlage. Jetzt können auch Blinde dank der Kommunikationsmodule von unterwegs E-Mails versenden und empfangen und das Internet nutzen. Dazu hat ein Hersteller einen kleinen tragbaren Kleincomputer oder wie man auch sagt Organizer entwickelt, der Botschaften in die ertastbare Blindenschrift verwandelt, daneben aber auch normale Sprachtelefonie erlaubt. Wohlgemerkt, das ist alles keine Utopie, sondern bereits im Handel erhältlich. Das Schöne an diesen Projekten, die alle ein bisschen so nach Science Fiction sich anhören, ist, dass die schon auf dem Markt präsent sind. Das heißt, Sie können also diese Geräte heute schon, diese Anwendung schon heute anwenden in Ihrem Alltag. Im sogenannten GSM-Netz funken diese Wireless Modules, also genau auf den gleichen Frequenzen und mit der gleichen Technik, mit der auch unsere Handys arbeiten. Aber es gibt noch ein paar mehr Systeme, mit denen Daten drahtlos durch den Äther flitzen. Ein paar davon wollen wir uns jetzt dann mal ein wenig näher anschauen. Seit ein paar Jahren wollen uns ja die Netzbetreiber und Gerätehersteller davon überzeugen, dass wir auch das Internet von unterwegs aus nutzen sollen. E-Mails abfragen, Nachrichten lesen, nach Hotels suchen, das alles ist mit einem modernen Handy heute möglich, das im GSM-Netz funkt. Der Haken an der Sache ist nur wenige nutzen und brauchen diese Möglichkeiten so intensiv, dass sich das Geschäft für die Betreiber lohnen würde. Aber das soll sich nun bald ändern, denn UMTS, die neue Mobilfunktechnik, steht am Start. Für viele Milliarden Mark ersteigerten im Jahr 2000 die Netzbetreiber ihre Lizenzen und nach längerem Hin und Her soll es nun Mitte dieses Jahres endlich losgehen mit UMTS. UMTS steht für Universal Mobile Telecommunications System und bezeichnet die sogenannte dritte Generation des Mobilfunks. Jürgen Wittek von Ericsson. Man kann sich da durchaus ein Szenario vorstellen, dass ich mit einem Geschäftspartner in Hongkong oder in Japan kommunizieren muss, dass dieser vielleicht nicht unbedingt Englisch spricht und dass ich einen Online-Übersetzungsdienst einschalte, dass ich über Bildkommunikation mit meinem Gesprächspartner in Kontakt trete und auch während des Gesprächs oder einer Diskussion diese emotionale Komponente rüberkommen kann. In diesem Jahr werden auf der Computermesse CeBIT, die im März in Hannover stattfindet, mal wieder neue Geräte für UMTS zu sehen sein. Einige Firmen haben schon funktionierende Modelle im Programm, obwohl die Netze noch gar nicht offiziell in Betrieb sind. Viele Handymodelle sind aber auch nur Studien, mit denen die Hersteller testen wollen, wie die potenziellen Nutzer sich ihre Wunschhandys der dritten Generation vorstellen. Wie wird es denn nun aussehen, das Handy der näheren Zukunft? Dirk Poppen vom Netzbetreiber E-Plus. Sie werden weiterhin telefonieren können. Sie werden möglicherweise noch gesteigerte Sprachqualität haben. Sie werden aber auch neben dem Telefongespräch weitere Dienste nutzen können, ohne das Telefongespräch unbedingt unterbrechen zu müssen. Sie können Bilder übertragen, Sie können Videos übertragen. Sie haben eine Form des Bildtelefons in einer Form. Sie können aber auch gleichzeitig das Telefon als universale Schnittstelle in die Mitte Ihres Tisches stellen. Dann haben Sie gleichzeitig den Laptop, in dem Sie im Internet surfen, gleichzeitig ein Telefongespräch führen und möglicherweise doch signalisiert wird, dass bei Ihnen ein Fax vorliegt. Die UMTS-Lizenzen waren kaum versteigert. Da begann auch bei uns die Ausbreitung von Wireless LAN oder kurz WLAN und machte UMTS Konkurrenz, bevor es damit überhaupt richtig losgegangen ist. Schon heute kann der mobile Datensurfer mit der WLAN-Technik unterwegs ins Internet gehen. In vielen Hotels, an Flughäfen und sogar in so mancher Stadt wurden Wireless-LAN-Antennen und Sendeanlagen aufgestellt. Wer mit einem WLAN-fähigen Notebook oder PDA in die Reichweite des Funknetzes kommt, der kann sich einloggen. In Hotels ist der Service oft schon im Zimmerpreis enthalten. Im eigenen Zimmer, im Konferenzraum oder in der Hotelhalle steht so dem Abrufen von E-Mails oder dem Telefonat via Internet nichts mehr im Wege. Zumindest hier ist WLAN eine echte Konkurrenz für UMTS. Zumal die Übertragungsgeschwindigkeiten von WLAN-Netzen auch noch höher sind als bei UMTS. Bis zu 54 Megabit pro Sekunde lassen sich mit der neuesten WLAN-Technik übertragen. Zum Vergleich, auf maximal 2 Megabit bringt es UMTS. Wireless LAN hat aber einen Nachteil. Wer eingeloggt ist, der muss innerhalb des Funkbereiches bleiben und darf sich nicht zu stark bewegen. UMTS hingegen ist auf mobile Nutzer ausgerichtet. Wie heute schon bei GSM-Handys üblich, wird ein UMTS-Nutzer mit seinem Handy von einer Funkzelle zur nächsten weitergereicht, wenn dieser sich fortbewegt. Ein Gerät, mit dem Kontakt zu einem WLAN-Netz besteht, ist also eher ein Computer. Das typische UMTS-Endgerät hingegen ist ein Handy. WLAN ist übrigens auch die Technik, die an Bord von immer mehr Flugzeugen das Surfen im Internet ermöglicht. Und es ist die Technik, mit der sich auch zu Hause recht problemlos ein kleines Heimnetzwerk aufbauen lässt. Dr. Harald Karcher ist Freiberufler in München und hat Büro und Wohnung unter einem Dach. Wir leben ganz konkret auf 2 Etagen. Die obere Etage ist quasi das Büro. Und die untere Etage, das sind mehr die Wohnräume. Und die ganze Elektronik steht eigentlich oben. Da würden auch kurze Kabel reichen. Aber wenn es dann ins Wohnzimmer geht oder ins Schlafzimmer oder ins Kinderzimmer oder in die Küche, dann wäre es eben sehr unschön, da überall Kabel hinzuverlegen. Und so kann eben die Tochter aus dem Kinderzimmer und die Mutti aus der Küche auch im Internet surfen, was auch geht, dass die Tochter mal sagt, kannst du mir mal bitte die Datei wieder runterspielen, die Fotos, die sie sich aus Versehen gerade eben verdorben hat, dann kriegt sie die über die Luft. Oder die können den Drucker hier beispielsweise mitbenutzen, der hier oben steht, indem sie einfach die Ressourcen, die Laufwerke benutzen, die da dranhängen an meinem Computer hier oben. Während die Hersteller die reine Übertragungstechnik recht gut im Griff haben, ist ein Problem nach wie vor die Gefahr, dass sich in eine Funkverbindung auch ein unberechtigter Mithörer einklinken kann. Und das ist keineswegs nur ein theoretisches Szenario. Mein übernächster Nachbar hat auch ein 11-Megabit-Wireless-LAN-System und ich war bei dem auch schon drin und habe da auch gesagt, Kurt, guck mal auf deinen Access-Point, es flackert da sicherlich rot, ich bin in deinem TDSL drin. Und zwar über Funk. Das heißt, wenn Sie keine Sicherheitsvorkehrungen einschalten, die diese Systeme natürlich haben, dann kann auch ein Laie mitsurfen. Wichtig ist also im Zusammenhang mit drahtloser Datenübertragungstechnik, dass die Übertragung verschlüsselt erfolgt. Nur wenn beide Seiten den gleichen Schlüssel benutzen, kommen die Daten tatsächlich an. Weniger wichtig ist das hingegen beim sogenannten Kurzstreckenfunk unter der Bezeichnung Bluetooth. Hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten eine Technik etabliert, mit der Daten höchstens zum Beispiel innerhalb einer Wohnung, meist aber innerhalb eines Zimmers zwischen 2 Geräten übertragen werden. So geht es bei Bluetooth also nur darum, das Verbindungskabel zwischen 2 Geräten einzusparen, die sich in unmittelbarer Nähe voneinander befinden. Der Drucker kommuniziert mit dem PC, die Digitalkamera schickt per Bluetooth Fotos ans Handy, das seinerseits die Daten per Mobilfunk weiterschickt. Ein weiteres Beispiel für Bluetooth sind die kleinen Taschencomputer, Organizer oder PDAs. Ist ein Bluetooth-fähiges Handy in der Nähe, dann gelangt der kleine Computer über dieses ins Internet. Besonders praktisch, das Handy kann dann in der Tasche bleiben. Während es bei den bisherigen Beispielen meistens um die Kommunikation ging, kommen wir nun zu einem weiteren großen Anwendungsgebiet von mobilen Funktechnologien. Immer häufiger wird Mobilfunk nämlich auch dazu eingesetzt, Menschen oder Gegenstände zu orten, ihren Aufenthaltsort zu bestimmen und ihren Weg zu verfolgen. Eckhard Rahlenbeck berichtet. Seit dem Jahresende 2002 werden auf Europas Schienen die modernsten Güterwaggons bewegt. Es sind 13.000 Wagen der Deutschen Bahn, die mit einem Telematik-Endgerät ausgestattet sind. Jens-Peter Hirschmann erzählt, welche Informationen hier gesammelt werden. Er ist Vertriebsmanager der Firma Transport Data aus München, dem Hersteller dieser Endgeräte. Zum einen ist es möglich, mit diesen Geräten zu erfahren, wo ist überhaupt der Güterwaggon und das europaweit. Zum anderen ist der Güterwaggon beladen oder unbeladen, steht er unter Umständen für den nächsten Transport im Ausland schon wieder zur Verfügung. Wurden die Türen an der richtigen Position geöffnet oder ist dort überhaupt eine Öffnung verboten? Handelt es sich unter Umständen um einen Einbruch? Es ist auch weiterhin feststellbar, ob ein Rangierstoß während des Transportes aufgetreten ist und unter Umständen das Transportgut beschädigt hat. Sensoren leisten hier Arbeit. Sie sind sozusagen die elektronischen Wächter am Güterwaggon. Jeder Sensor hat eine bestimmte Aufgabe und einen bestimmten Wert zu messen. Türsensoren registrieren das Öffnen der Türen, Stoßsensoren melden, falls bei einem Stoß oder Aufprall die Wucht so groß ist, dass ein gesetzter Grenzwert überschritten wird. Wir montieren unter die Güterwaggons einen Ultraschallsensor, der den Abstand des Waggonaufbaus zum Schienenstrang misst. Was anzeigt, ob der Waggon beladen oder unbeladen ist. Millimetergenau wird der Abstand zwischen der Unterkante des Waggons und der Oberkante des Gleises ermittelt, weil im beladenen Zustand natürlich die Federung stärker eingedrückt, also der Zwischenraum kleiner ist als im unbeladenen Zustand. Wo der Waggon steht oder fährt, dazu hat das Telematik-Endgerät Kontakt mit mehreren Satelliten, die zum Global Positioning System, GPS, gehören. Die Ortung geht auf 20 Meter genau. Wir haben aber auch schon wesentlich bessere mit 12 Meter Genauigkeit erzielt, wesentlich bessere Ergebnisse. In Duisburg-Wedau befindet sich das Betriebszentrum für den Güterverkehr der Deutschen Bahn. Und hier treffen die Positionsdaten sowie alle Ergebnisse aus den Messungen ein, gesendet von Mobilfunkmodulen, die in die Telematikgeräte integriert sind. Zur Übertragung wird das reguläre Handynetz genutzt. Die Handytechnik an den Güterwaggons hat extreme Anforderungen zu erfüllen. Das gilt besonders für die Stromversorgung. Ein Aufladen der Akkus auf den weiten, meist entlegenen Gleisnetzen in Europas Regionen, wie soll das möglich sein? Wir haben auch keinen Akku verwendet, sondern hier in diesem Fall eine Langzeitbatterie, die auf die speziellen Bedürfnisse unseres Gerätes angepasst wurde. Somit sind wir in der Lage, mit den speziellen Anforderungen der Deutschen Bahn einen Wartungszyklus von 6 Jahren zu erreichen. Das heißt, wenn der Waggon ohnehin zur Revision in das Ausbesserungswerk muss, kann man auch hier gleich die Batterie am Gerät wechseln. Mit Ausnahme des Alarmfalles werden prinzipiell die Positions- und Messdaten im Telematik-Endgerät jedes einzelnen Waggons gespeichert und dann als Datenblock erst zu vorher bestimmten Zeitpunkten nach Duisburg gefunkt. Je mehr Güterwaggons ihre Datenspuren hinterlassen haben, umso besser kann die Betriebszentrale aus diesen Erfahrungswerten feststellen, ob künftig eine Route planmäßig eingehalten wird. Erst wenn der vorausberechnete Fahrplan nicht eingehalten wird, meldet sich das Modul und sendet die Abweichung an die Betriebszentrale. Die Betriebszentrale wiederum ist aber nicht passiv. Sie kann jederzeit aktiv werden, Messdaten abfragen, die Fahrplanprogramme anpassen oder die Sensoren abschalten, wenn zum Beispiel ein Waggon unbeladen auf einem Abstellgleis steht. Hightech auf Schienen. Funkwächter und Funkdetektive an Bord der Güterwaggons. Das könnte doch auch eine unwiderstehliche Verlockung für Langfinger bedeuten. Jens-Peter Hirschmann. Der Vandalismus hält sich in Grenzen. Das liegt zum einen am robusten Aufbau unserer Geräte. Wir haben einen 8 mm Stahltopf, der oben abgeschlossen ist mit einer hochschlagfesten Kunststoffkappe. Zum anderen kann man mit der Elektronik an sich auch nicht so viel anfangen. Wir haben eine SIM-Karte, wie das im Handy so üblich ist, natürlich drin. Die ist aber nur freigeschaltet für den reinen Datenverkehr, denn wir kommunizieren über SMS. Der Begriff ist schon gefallen. GPS ist Basis für eine Vielzahl von Systemen, mit denen sich ein Aufenthaltsort bestimmen lässt. Auch moderne Navigationssysteme im Auto nutzen GPS. Die Bezeichnung steht für Global Positioning System. Das System wird vom US-Verteidigungsministerium betrieben und besteht aus 24 Satelliten, die die Erde in einer Höhe von etwa 20.000 Kilometern umkreisen. Die künstlichen Himmelskörper senden permanent Signale aus, die von einem GPS-Gerät kostenlos empfangen werden können. Jeder Satellit sendet vor allem die GPS-Zeit sowie Daten über seinen Status. Der GPS-Empfänger fängt die Signale von mindestens drei Satelliten auf und berechnet daraus seinen eigenen Standort auf der Erde. Bis auf wenige Meter genau kann der GPS-Empfänger auf diese Weise ermitteln, wo er und damit sein Besitzer sich gerade befinden. Mit den nackten Daten über Längen- und Breitengrad kann der Laie zunächst einmal nicht viel anfangen. Interessant wird's eigentlich erst dann, wenn eine Art Pfadfinderfunktion ins Spiel kommt. Mike Krohn vom Kölner Outdoor-Ausstatter Blackfoot schildert einen Anwendungsfall. Man fährt an den Waldrand und parkt sein Auto, schaltet das Gerät ein, speichert seine Position ab. Man kann diese Position auch beschriften und schaltet das Gerät aus, steckt es in die Tasche und geht in den Wald und sucht seine Steinpilze. Und irgendwann weiß man gar nicht mehr, wo man ist. Und dann nimmt man einfach das Gerät, schaltet es ein, macht einen sogenannten Go-To zum Parkplatz und lässt sich zurückführen. Man sieht auf dem Display die Entfernung. Das ist natürlich Luftlinie, das muss man berücksichtigen. Aber die Korrektur, wenn ich zurücklaufe und ich stoße auf irgendwelche Hindernisse, macht das Gerät automatisch, anders eben wie beim Kompass. Da müsste ich praktisch, wenn ich 2 Kilometer ein Hindernis umgehen müsste, muss ich ja neue Position bestimmen, um einen neuen Kurs zu bestimmen. Das Gerät gleicht das ja aus und zeigt mir eben über einen Navigationspfeil, in welche Richtung ich zu gehen habe. Und bietet mir auch die Information über das Display, ob jetzt auch die Entfernung zunimmt oder ob ich dem Ziel langsam näher komme. Bis zur Jahrtausendwende wurde das System von den Betreibern künstlich verschlechtert. Durch Störsignale wurde die Genauigkeit auf etwa 100 Meter reduziert. Diese Störfunktion ist zurzeit nicht aktiviert, kann von den US-Behörden aber jederzeit wieder eingeschaltet werden. Das US-Militär kann über das System darüber hinaus Genauigkeiten von bis zu 3 Metern erreichen. Entsprechende Geräte werden aber nicht frei verkauft. Damit ein GPS-Empfänger funktioniert, braucht er freie Sicht zum Himmel. Und damit der Benutzer mit den Positionsdaten etwas anfangen kann, müssen die mit elektronischen Karten verknüpft werden. In eine digitale Landkarte wird dann also der aktuelle Standort eingeblendet. Wird dann noch ein Ziel angegeben, führt das Gerät seinen Besitzer über Symbole oder sogar gesprochene Anweisungen zum Ziel, wobei die Positionsdaten immer wieder aktualisiert werden. Sitzt man also mit einem solchen Gerät in einem fahrenden Auto, kann man seine eigene Fahrt auf dem Display verfolgen. Es gibt die kleinen Handgeräte, die sind handygroß. Dann die Geräte in einer etwas größeren Bauart, mit größerem Display, besser ablesbar. Man hat es jetzt gesehen wieder bei der Rallye Paris-Dakar. Bei den Motorrädern sah man das sehr gut. Die hatten große GPS-Displays, einfach um die Ablesbarkeit besser hinzukriegen durch Sonneneinstrahlung. Und dann eben bis hin zu mobilen Geräten, auch fürs Auto tauglich, mit Auto-Routing. Oder eben die fest eingebauten Geräte im Auto, die dann häufig auch noch gekoppelt sind mit Autoradio, um dann eben die Signale nochmal zusätzlich zu bekommen, wegen Staumeldung und sonstigen Hindernissen. Jeder, der einen Computer besitzt, der weiß, grafische Darstellungen brauchen viel Speicherplatz. Das ist natürlich auch bei Landkarten nicht anders. Es wäre also unmöglich, das digitale Kartenmaterial von allen Regionen, Ländern und Städten der Welt in einem so kleinen Gerät unterzubringen, das auch noch mobil ist. Mike Krohn vom Kölner Outdoor-Ausstatter Blackfoot. Man muss einen PC haben zu Hause oder ein Notebook für unterwegs. Dann kann man jedes Mal die Datenmenge nachlegen. Dann ist man ganz mobil, ähnlich wie im Auto dann, wo man ja ein CD-ROM-Laufwerk hat und das Gerät greift permanent von der CD ab. Diese Europakarte ist in sogenannte Kacheln aufgeteilt, also in Kartenausschnitte. Die kann ich mir wahlweise anklicken, was für mich wichtig ist, und spiele diese Datenmenge per PC-Kabel auf mein Gerät, sodass ich also je nach Gerätetyp Möglichkeiten haben bis zu 128 Megabyte. Gut, da muss ich gucken oder muss man ein bisschen versuchen, sich da genau zu überlegen, was brauche ich und wo kann ich wirklich drauf verzichten. Und weil der Speicherplatz in solchen Geräten meist knapp ist, haben sich die Entwickler eine Lösung ausgedacht. Das Kartenmaterial ist nicht im Gerät oder auf einer CD-ROM gespeichert, sondern kommt per Mobilfunk. Es gibt dann also zwei unterschiedliche Arten von Funkverbindungen ins fahrende Auto. Die eine Verbindung besteht zwischen Satellitenempfänger und den GPS-Satelliten. Die zweite besteht über ein Handy zwischen einem Computer im Internet und dem kleinen Taschencomputer im Fahrzeug. Mercedes-Benz Portal Online Package heißt zum Beispiel eine solche Lösung, die seit kurzem für die A-Klasse zu haben ist. Bleibt zu hoffen, dass sich der Fahrer unterwegs nicht zu stark von dem ablenken lässt, was er da auf dem Bildschirm sieht. Welt am Draht. Satellitentechnik wird übrigens auch eingesetzt, um etwas mehr über die Zusammenhänge in der Natur herauszufinden. So werden zum Beispiel Felsenpinguine der Falklandinseln mit Satellitensendern ausgestattet, die ihre Position an Satelliten im Weltraum senden. Die Daten lassen sich dann von der Erde aus abrufen und so können die Forscher besser verstehen lernen, wie diese Vögel leben und welche Umweltfaktoren unter Umständen dafür verantwortlich sein könnten, dass der Bestand dieser Tiere in den letzten Jahren so stark zurückgegangen ist. Beziehungskisten, Mobilfunk für Maschinen, so haben wir diese Sendung genannt. Obwohl um Menschen und Tiere ist es dabei auch gegangen. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören und dabei vielleicht das Manuskript in Ruhe nachlesen möchten, dann finden Sie das alles auf unserer Homepage www.swr2.de/wissen. Dort haben wir auch eine ganze Reihe interessanter Links auf Seiten im Internet rund um die Themen der Sendung zusammengestellt. Noch einmal die genaue Adresse: www.swr2.de/wissen. Dort klicken Sie dann einfach die Welt am Draht Homepage an. So, das war Welt am Draht für heute. Die nächste Ausgabe gibt es am 10. März um 8.30 Uhr wieder hier auf SWR 2 und dann heißt unser Thema die dunklen Seiten des Internet. Mein Name ist Michael Stein. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hören uns.